Erst zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und erzählten ihm von Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Zweiter Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, nur weil ihnen das passiert ist? Dritter: Nein, sage ich euch. Aber wenn ihr eure Sünden nicht bereut, werdet ihr alle auf ähnliche Weise sterben. Vierter: Oder denkt ihr, dass die 18 Menschen, die starben, als der Turm in Siloam auf sie fiel, schuldiger waren als alle anderen Bewohner Jerusalems? Fünfter: Nein, sage ich euch. Aber wenn ihr eure Sünden nicht bereut, werdet ihr alle auf ähnliche Weise sterben. Sechster: Jesus erzählte ein Gleichnis: Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg. Er kam, um Früchte zu suchen, fand aber keine. Siebter: Er sagte zum Weingärtner: Schau, seit 3 Jahren komme ich und suche Früchte an diesem Feigenbaum, finde aber keine. Hau ihn um. Warum soll er noch den Boden unnötig beanspruchen? Achter: Der Weingärtner antwortete: Herr, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich werde den Boden um ihn herum umgraben und ihn düngen. Neunter: Vielleicht trägt er dann im nächsten Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn danach umhauen lassen. Zehnter: Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Elfter: Dort war eine Frau, die seit 18 Jahren krank war. Sie war so gekrümmt, dass sie sich nicht mehr richtig aufrichten konnte. Zwölfter: Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Dreizehnter: Er legte ihr die Hände auf und sofort konnte sie sich aufrichten. Dann lobte sie Gott. 14. Der Vorsteher der Synagoge war wütend, weil Jesus am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zur Menge: Es gibt 6 Tage, an denen man arbeiten soll. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. 15. Der Herr antwortete ihm: Ihr Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe, um ihn zum Trinken zu führen? 16. Diese Frau ist eine Tochter Abrahams, die der Satan 18 Jahre lang gefangen hielt. Sollte sie nicht am Sabbat von dieser Fessel befreit werden dürfen? 17. Als Jesus das sagte, schämten sich alle seine Gegner. Die ganze Menge freute sich über all die wunderbaren Dinge, die er tat. 18. Dann fragte Jesus: Wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen? 19. Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinen Garten säte. Es wuchs zu einem Baum heran, und die Vögel des Himmels bauten ihre Nester in seinen Zweigen. 20. Und noch einmal fragte er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? 21. Es ist wie Sauerteig, den eine Frau nahm und unter viel Mehl mischte, bis der ganze Teig durchsäuert war. 22. Jesus reiste von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, lehrte die Menschen und setzte seinen Weg nach Jerusalem fort. 23. Jemand fragte ihn: Herr, werden nur wenige Menschen gerettet? Er antwortete ihnen: 24. Bemüht euch, durch die enge Tür hineinzugehen, denn viele werden versuchen, hineinzukommen, aber es nicht schaffen. 25. Denn wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen an die Tür klopfen und sagen: Herr, öffne uns. Aber er wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr kommt. 26. Dann werdet ihr sagen: Wir haben mit dir gegessen und getrunken, und du hast in unseren Straßen gelehrt. 27. Er wird euch aber sagen: Ich weiß nicht, woher ihr kommt. Geht weg von mir, ihr alle, die ihr Unrecht getan habt. 28. Dann werdet ihr weinen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, aber selbst ausgeschlossen seid. 29. Menschen werden von überall her kommen, aus Ost und West, Nord und Süd, und im Reich Gottes am Tisch sitzen. 30. Und beachtet: Manche, die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein, und manche, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. 31. In derselben Stunde kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten: Geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. 32. Jesus antwortete ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs: Ich treibe heute und morgen Dämonen aus und heile Kranke. Am dritten Tag werde ich mein Werk beenden. 33. Doch ich muss heute, morgen und am nächsten Tag weiterreisen, denn es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb Jerusalem stirbt. 34. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr wolltet nicht. 35. Seht, euer Haus wird verlassen sein. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht wiedersehen, bis die Zeit kommt, in der ihr sagt, gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt.